Maloja! Maloja! Ich seh noch heut in Kuba war's, die kleine Bar, wo sie getanzt, den roten Mund, das schwarze Haar. Ich suchte Streit aus Eifersucht, Chaos, Tagei. Dann hat getanzt Maloja nur für mich allein. Ich habe Sehnsucht nach dir, Maloja. Heiß brennt mein Verlangen, Maloja. So oft ich nachts an Kuba denk und an den Strand, wo ich mit ihr im Sternenlicht nachts lag im Sand, hör ich die Palmen rauschen, leises weißer Wind. Es sehnt dick Kohl, der alte Tramp, sich wie ein Kind. Heiß brennt mein Verlangen, Maloja. Ich habe Sehnsucht nach dir, Maloja. Einen schönen guten Abend bei Sachzwang FM. Heute 1955 bis 1965. Modernismus, Exotica, Surf. Es wird um zwei musikhistorische Essays von Michael Coltan gehen. Mit ganz fabelhafter Musik, aber das merkt ihr ja schon. Sie fliehen, am Ufer sie und mich an Bord. Fühl ich, Dick Kohl, du alter Tramp, dein Herz blieb dort. Heiß brennt mein Verlangen, Maloja. Ich habe Sehnsucht nach dir, Maloja. Maloja. Es begann ziemlich zufällig. Wir eröffneten in der Shell Bar von Henry J. Kaisers Hawaiian Village im Jahr 1956. Das Hawaiian Village hatte eine wunderbare Open-Air-Tropenkulisse. Es gab einen Teich mit einigen sehr großen Ochsenfröschen direkt neben der Bühne. Eines Abends spielten wir einen bestimmten Song und ich konnte hören, wie die Frösche anfingen mit Quack, Quack, Quack. Als wir aufhörten zu spielen, hörten die Frösche auf zu quaken. Ich dachte, ist das Zufall? Und etwas später sagte ich, lass uns diese Melodie noch einmal spielen. Und prompt quakten die Frösche wieder los. Zum Spaß fingen einige von den Jungs mit diesen Vogelschreien an. Hinterher schüttelten wir uns aus vor Lachen. Hey, das hat echt Spaß gemacht. Doch am nächsten Tag kam einer von den Gästen auf mich zu und sagte, Mr. Danny, wissen Sie, dieser Song, den Sie gespielt haben, den mit den Vögeln und mit den Fröschen, können Sie den nochmal spielen? Ich sagte, von was reden Sie? Und dann dämmerte mir, dass er dachte, das sei Teil des Arrangements. Bei der nächsten Probe sagte ich, okay Jungs, wie wär's, wenn jeder von euch einen anderen Vogelruf macht? Ich mache den Frosch. Wir spielten es am nächsten Abend und die ganze Zeit über kamen die Leute und sagten, wir wollen das mit den Fröschen und Vögeln noch einmal hören. Wir müssen das Stück 30 Mal gespielt haben. Das wurde dann Quiet Village. Das eben gehörte Stück Quiet Village in der Fassung von Martin Denny wurde recht schnell zusammen mit einer Reihe anderer ähnlich gestrickter Stücke auf einer Langspielplatte veröffentlicht, die den programmatischen Titel Exotica trug. Das 1956 erscheinende Album war noch Mono aufgenommen und hatte nur mäßigen Erfolg. Erst als etwas später eine Stereo-Version der Platte herausgebracht wurde, kam für Martin Denny der Durchbruch. 1961 erreichte die Single-Auskopplung von Quiet Village Platz 4 der Billboard-Charts. Man hat den verspäteten Erfolg der Platte darauf zurückgeführt, dass 1959 Hawaii in den Verband der Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen worden war, was ein gesteigertes Interesse an der Südsee und diverser damit verbundener Exotismen mit sich gebracht habe. Doch dies reicht als Erklärung nicht aus. Der Exotismus war ein weltweites Phänomen, das sich nicht auf ein so singuläres politisches Ereignis zurückführen lässt. Auch im Deutschland der frühen 60er Jahre, das mit Hawaii nun gar nichts zu tun hatte, boomten die Exotismen. Bevor ich mich jedoch an der Frage abarbeiten werde, was die gesellschaftlichen Ursachen sind, die dem musikalischen Exotismus zugrunde liegen, möchte ich zunächst ganz allgemein eine Typologie der musikalischen und außermusikalischen Mittel entwickeln, die verwendet werden, um einem Musikstück den erwünschten exotischen Touch zu geben. Die im Folgenden aufgeführten Mittel zur Exotisierung von Musik bedienen durchaus unterschiedliche Grade des Exotismusbedürfnisses. Ich habe versucht, diese Mittel so anzuordnen, dass sie eine aufsteigende Linie bilden. Interessant ist dabei vor allem, dass es sich eigentlich um sehr wenige musikalische Mittel handelt. Tatsächlich lassen sich gerade einmal 5 verschiedene Strategien unterscheiden, die benutzt werden, um ein Musikstück in ein Exotica-Stück zu verwandeln. Und dabei überlappen sich diese Strategien zudem noch großzügig. Es sind dies: erstens der exotistische Text, zweitens der fremdländische Interpret, drittens der fremde Rhythmus, viertens das unbekannte Instrument und fünftens die ungewöhnliche Skala. Der exotistische Text ist sicherlich das schwächste Mittel, um einem ganz normalen Stück einen exotischen Anstrich zu geben. Vor allem im Deutschland der Nachkriegszeit war dies das probate Mittel, die Sehnsucht nach dem Fremden zu stillen. Klassisches Beispiel hierfür sind die legendären Capri-Fischer. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer verliebt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes fliegt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Richtig unheimlich kann es einem bei diesem Lied übrigens werden, wenn man dieses Bild der Capri-Fischer mit der Realität Capris im Jahr 1943, also dem Jahr, in dem diese Aufnahme entstanden ist, kontrastiert. Im Oktober 1943 verlief auf der Höhe Capris die Front zwischen den alliierten Streitkräften und den faschistischen Truppen. Als Eskapismus kann man einen solchen Schlager schon nicht mehr bezeichnen. Das ist schlicht kompletter Wahnsinn. Was die Capri-Fischer natürlich dazu prädestinierte, sofort nach Kriegsende zu dem deutschen Nachkriegshit schlechthin zu werden. Ungezählte Fische, die rein doch von dieser zeitgeschichtlichen Einordnung einmal abgesehen. Musikalisch erinnern die Capri-Fischer selbst beim besten Willen nicht an Italien. Wenn hier musikalischer Exotismus vorliegt, dann bestenfalls im Rhythmus. Und dieser Rhythmus hat nun wieder gar nichts Italienisches, sondern ist an einen Samba-Rhythmus angelehnt. Zum Italienschlager wird das Stück allein durch den Text mit seinen durchaus plastischen, wenn auch völlig realitätsfernen Bildern. Und auf diese Art und Weise operierten eine große Zahl der Exotikschlager in Deutschland bis in die 60er Jahre hinein. Schon 1947, als die meisten Menschen in Deutschland kaum etwas zu beißen hatten, forderten Undine von Medway und Peter Rebhuhn die Deutschen auf: Komm mit mir nach Tahiti. Je größer offensichtlich die Diskrepanz zwischen der erfahrenen Realität und den Träumen von fernen Ländern waren, umso besser funktionierten offensichtlich derartige exotistische Billigangebote. Ähnlich platt ist das Verhältnis des Hörers zum Schlagerexotismus in der Figur des fremdländischen Interpreten ausgebildet. Auch hier findet sich das Deutschland der Nachkriegszeit in der Vorreiterrolle. Schaut man sich die bestverkauften deutschen Schlager der frühen 60er Jahre an, findet man eine unglaubliche Häufung von nicht-deutschen Interpreten. Stammten 1959 von den 20 bestverkauften Schlagern in Deutschland immerhin schon ein Viertel von ausländischen Interpreten, wobei wir Österreicher und Schweizer großzügig zu den Deutschen rechnen, waren es 1962 bereits mehr als die Hälfte. Und selbst die deutschen Interpreten schmückten sich mit ausländischen Namen. So hießen Gitta Lind und Christa Williams, die 1959 mit dem Titel My Happiness sehr erfolgreich waren, mit bürgerlichen Namen Rita Maria Gracher respektive Rita Maria Braun. Tatsächlich ist gerade in Deutschland eine hochgradige Ambivalenz gegenüber dem Exotismus in der einheimischen Schlagerproduktion festzustellen. Das Bedürfnis, den Ausländer singen zu hören, korrespondiert gleichzeitig mit dem mindestens ebenso starken Bedürfnis, dem singenden Ausländer die, wie es heute heißen würde, deutsche Leitkultur aufzuzwingen. Die ausländischen Schlagersänger, die in Deutschland Erfolg haben wollten, mussten möglichst unexotisch auftreten. Dass sie in deutscher Sprache sangen, verstand sich sowieso von selbst. Aber auch jeder fremdländische Akzent musste auf ein bares Minimum herabgedrückt werden. Man muss sich hierfür nur die Platten der Blue Diamonds anhören. Ramona, zum Abschied sag ich dir goodbye. Ramona, ein Jahr geht doch so schnell vorbei. Verzag nicht und frag. Irgendwie hört man ganz vage, dass Deutsch nicht die Muttersprache der Sänger ist. Aber man würde allein vom Hören nie im Leben darauf kommen, dass es sich um Indonesier handelt. Ein ausländischer Akzent ist im deutschen Schlager nur dann erlaubt, wenn sich der Sänger vor dem deutschen Publikum zum singenden Idioten herabwürdigen lässt. Insbesondere US-Amerikaner und Briten waren Opfer dieser symbolischen Unterwerfungsstrategie. Mochte man auch von den Siegermächten im Zweiten Weltkrieg verachtet werden, zumindest in der Populärkultur konnte man beweisen, dass man wieder wer war, indem man Amerikaner und Briten dazu brachte, für harte D-Mark den Hanswurst zu machen. Ekelhaftestes, weil zudem noch hochgradig rassistisches Beispiel hierfür, ist der auf Trinidad geborene schwarze Sänger und Trompeter Billy Moe, der mit Titeln wie »Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut«, der »Bierdeckelpolka« oder »Das Humptatätere« den Jodelneger für das deutsche Schlagerpublikum machte. In Quadrat, Blumenkohl und Kopfsalat, wer so einen Garten hat, fühlt sich wohl in der Stadt. Eine Braut ist auch schon da und die Braut ist nett. Ich wäre schon komplett, wenn ich das eine hätte. In den USA war das durchaus anders. Auch auf der anderen Seite des Atlantik wurde mit dem Exotismus der Personen gespielt. Doch wurde der Exotismus hier nicht allein auf die Person beschränkt, die dann möglichst unexotisch auftreten sollte. Ima Sumac zum Beispiel wurde dem staunenden Publikum als exotische Inka-Prinzessin verkauft, die in direkter Linie vom letzten Inka-Herrscher Atahualpa abstamme. Doch dieser Exotismus der Person verdeckte in diesem Fall nicht die Plattheit der Musik, sondern diente durchaus als Kompliment zur unglaublichen Stimme der Sängerin. Zwei der fünf Strategien des musikalischen Exotismus sind damit abgehandelt, noch bevor wir überhaupt zur Musik gekommen sind. Was jetzt als erstes genuin musikalisches Mittel auftaucht, ist selbstverständlich der Rhythmus. Insbesondere lateinamerikanische Rhythmen hatten schon um die Zeit des Ersten Weltkriegs die Populärmusik und in deren Gefolge dann auch Teile der sogenannten ernsten Musik im Sturm erobert. Wirklich exotisch sind diese Rhythmen selbstverständlich nicht. In der Regel beschränkt sich der exotisch wirkende Rhythmus darauf, die Betonungen im klassischen Viervierteltakt, der wie selbstverständlich als starres, der Musik unterlegtes Raster angenommen wird, zu verschieben. Schon Adorno hatte 1936 in seiner zu Unrecht vielgeschmähten Kritik am Jazz zutreffend bemerkt: Bei all diesen Synkopierungen indessen, die in virtuosen Stücken zuweilen als ungemein kompliziert sich geben, ist die zugrunde liegende Zählzeit aufs Strengste innegehalten. Sie wird je und je von der großen Trommel markiert. Die rhythmischen Ereignisse betreffen die Akzentuierung, doch nicht den Zeitverlauf des Stückes. Und selbst die Akzentuierung bleibt, eben durch die große Trommel und die ihr zugeordneten Continuo-Instrumente, stets auf eine zugrunde liegende symmetrische bezogen. So ist denn insbesondere in der Großrhythmik die Symmetrie völlig respektiert. Hinzu kommt, dass uns heute die so synkopierten Rhythmen der lateinamerikanischen Tanzmusik und dann später des Jazz so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass sie kaum mehr sonderlich exotisch wirken. Vielmehr gehören sie zum ganz normalen Handwerkszeug eines jeden Interpreten populärer Musik, kommt diese nun im Mantel des Exotismus einher oder auch nicht. Die exotistische Aufladung des Rhythmus erfolgt deshalb auch konsequenterweise nicht auf der Ebene des Rhythmus selbst, wirklich exotische Rhythmen sind eine absolute Seltenheit, sondern viel häufiger über den Exotismus der Instrumente, die zur Erzeugung des Rhythmus verwendet werden. Martin Denny, der König der Exotica-Musik, beschreibt das Verfahren sehr genau. Es ist doch so, wenn man einen Kuchen backt und dabei einfallsreich sein will, dann backt man am besten etwas, das wie Apple Pie schmeckt, aber mit einer Spur Mango darin. Tatsächlich ist eine Menge von dem, was ich mache, ein Aufmotzen bekannter Melodien. Ich kann eine Melodie wie Flamingo nehmen und ihr durch meinen Stil einen tropischen Anstrich geben. Wir haben jeden Song durch ein anderes ethnisches Instrument unterschieden, normalerweise auf einem halb jazzigen oder lateinamerikanischen Rhythmus. Obwohl es so bekannt blieb, erhielt jeder Song einen fremdartigen, exotischen Charakter. Hier überlappen sich zwei Mittel zur Exotisierung eines Musikstücks: Rhythmus und ungewöhnliche Instrumentierung. Wie die relative rhythmische Armut vieler exotischer Stücke durch die Verwendung unbekannter Perkussionsinstrumente kaschiert wird, so oft genug auch ihre melodische oder harmonische Dürftigkeit. Noch die Verwendung der Sitar bei den Beatles stellt ein Echo dieser Suche nach exotischen Instrumenten Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre dar. Diese Suche nach exotischen Klängen führte dann auch zu einem recht merkwürdigen Paradoxon. zur Klangerzeugung wurden nicht nur aus allen Erdteilen zusammengetragene sogenannte ethnische Instrumente verwendet, sondern auch die modernsten Methoden der elektronischen Klangerzeugung und Verfremdung. Ein ganz wichtiges Instrument in diesem Bereich war das Theremin. Das Instrument selbst war bereits 1920 von einem Russen, Leon Theremin, erfunden worden. Beim Spielen wird das Instrument nicht berührt, sondern Tonhöhe und Lautstärke werden durch Handbewegungen von zwei Antennen gesteuert, was bizarre, außerirdische Klänge erlaubt. Das zweite wichtige Instrument war das Tonband. Der Pionier dieser Technik war Les Paul, der den ganzen Bereich dieser in den 40er Jahren neuen Technik auslotete. Wie der wahnsinnige Wissenschaftler in seinem Laboratorium arbeitete Paul monatelang im Geheimen und entwickelte ein Mehrspuraufnahmesystem, das es ihm erlaubte, seine Tonspuren übereinander zu legen, sodass die Gitarre wie zunächst zwei, dann drei Gitarren klang. Unermüdlich experimentierte er mit Bändern, sodass er in der Lage war, den Klang seiner Gitarre zu beschleunigen, abzubremsen, wie ein Gummiband zu dehnen. Die Gitarre hallte und zitterte mit Echo. Das endgültige Resultat monatelangen Experimentierens war eine Version des Rodgers und Hart Standards Lover, der klang, als hätte eine Bande Spaßvögel vom Mars ihn im Weltraum aufgenommen. Das dritte Instrument in dieser Reihe war der Moog-Synthesizer, der 1964 auf den Markt kam. In diesem Bereich verschmelzen zwei einander scheinbar diametral entgegengesetzte Bereiche. Den Klangexperimenten mit exotischen, ja archaischen Instrumenten, die aus allen Erdteilen zusammengetragen wurden, entsprach eine ebenso ausgeprägte Experimentierwut in den Studios. Mit allen möglichen Tricks wurde in den Studios versucht, den Klang der Aufnahmen seltsam, fremd und aufregend klingen zu lassen. Die technische Revolution des Aufnahmestudios und der Einsatz elektronischer Musikinstrumente ermöglichten völlig neue Klangerfahrungen, die sich durchaus mit den Klängen des Exotismus vertrugen. Die Musik ein imaginäres Hawaii oder die Musik der Marsianer evozierte, war herzlich egal. Das Theremin-Musikbeispiel vorhin stammte vom Debütalbum eines der profiliertesten Exotica-Komponisten und Interpreten, Les Baxter. Baxter, aus dessen Feder auch Martin Dennys Hit Quiet Village stammte, experimentierte von Anfang an mit den Möglichkeiten elektronischer Klangerzeugung. Auch als der Moog-Synthesizer auf den Markt kam, war Les Baxter einer der ersten, der das Instrument einsetzte. Kurz und gut, klangliche Sensationen durch ungewöhnliche Instrumentierungen und überraschende Studioeffekte sind zweifellos ein ganz wesentlicher Bestandteil des musikalischen Exotismus. Es bleibt ein letztes Element des musikalischen Exotismus, der Einsatz ungewöhnlicher Skalen. Gemeint ist damit, dass in der Melodielinie des entsprechenden exotistischen Musikstückes statt der üblichen Dur- oder Moll-Skala eine wie auch immer geartete exotische Skala verwendet wird. In der Regel zeichnen sich derartige exotische Skalen durch ein Übermaß an kleinen Sekundenschritten aus. Typisches Beispiel hierfür ist etwa der Surf-Klassiker Miserloo. Dieses Stück gilt inzwischen in der Version von Dick Dale, insbesondere nachdem Quentin Tarantino es als Titelmusik für seinen Film Pulp Fiction eingesetzt hatte, als Synonym für Surfmusik schlechthin. Oh, the twang remains the thang. Dabei hatte Misaloo 1962, als es von Dick Dale eingespielt wurde, bereits rund ein Vierteljahrhundert und unzählige Einspielungen auf dem Buckel. Geschrieben worden war das Stück in den 30er Jahren von Nikolas Roubanis, einem griechischen Musikwissenschaftler und Verfasser eines Buches über byzantinische Liturgie. Dank dieses Hintergrundes kannte sich Roubanis natürlich mit archaischen Tonleitern hinreichend aus. Und genau darin besteht das eigentliche Geheimnis von Misaloo, nämlich seiner speziellen Skala. Bei dieser Skala handelt es sich um eine modifizierte Variante einer Kirchentonart, nämlich der phrygischen Skala. Indem die kleine Terz der eigentlichen phrygischen Skala durch eine große Terz ersetzt wird, ergibt sich die sogenannte phrygisch-dur-Skala. Durch diese Erhöhung der Terz erhält man eine Skala mit drei kleinen und einem übermäßigen Sekundschritt, die außerordentlich orientalisch anmutet. Man kann diese Skala problemlos auf eine x-beliebige Melodie aufpfropfen und schon kann einen selbst alle meine Entchen in die exotische Welt des Orients entführen. Derartige Skalen sind selbstverständlich Störfaktoren in der Ordnung des wohltemperierten europäischen Klangsystems, insbesondere weil sie das Prinzip der Eindeutigkeit der Tonart verletzen. In unserem Beispiel der Phrygisch-Dur-Skala führt zum Beispiel der Dominantakkord überall hin, nur nicht zurück zur Tonika. Trotz einer Häufung von kleinen Sekunden, die Leittonfunktionalität übernehmen könnten, fehlt ausgerechnet der Leitton zum Grundton. Dies gibt einem Stück wie Misaloo dann auch eine bestimmte schwebende Qualität, die der zumindest in der Populärmusik ungebrochenen Dur-Moll-Tonalität mit ihrer Eindeutigkeit der Tonart widerspricht. Hier könnte man nun tatsächlich einen tiefer gehenden Bruch zum ansonsten recht konventionellen Aufbau von Popmusik vermuten. Während die bislang aufgeführten Stilmittel dem Ganzen der Stücke in den allermeisten Fällen ziemlich äußerlich bleibt, wird hier scheinbar recht tief in die Ordnung des Tonmaterials eingegriffen. Doch diese Vermutung trügt. Dies wäre dann der Fall, wenn die Harmonien eines derartigen Stückes konsequent dem Skalenaufbau folgen würden. Doch das ist nicht der Fall. Die exotische Skala spielt nur in der Melodiestimme eine Rolle, während sie die harmonische Faktur derartiger Stücke kaum berührt. Harmonisiert wird in klassischen Dur-Moll-Akkorden, deren Verbindung den üblichen Regeln folgt. Die zahllosen dissonanten Akkorde, die sich aus dem durch die Melodielinie umrissenen Klangraum ergeben würden, bleiben außen vor. Die Exotik bleibt auf die Horizontale, die Melodieführung, beschränkt, während in der Vertikalen, den Harmonien, die Ordnung des abendländischen Tonraums unangetastet bleibt. Wenn wir diese Elemente des musikalischen Exotismus nun zusammenfassen, können wir konstatieren, dass es mit dem Exotischen beim musikalischen Exotismus gar nicht so weit her ist. Martin Dennys Vergleich mit dem Apfelkuchen, dem man eine Prise Mango hinzugefügt hat, gilt nicht nur für die Instrumentierung, sondern für alle Elemente des musikalischen Exotismus. Im Grunde bleibt man beim Altvertrauten, das nur ein wenig aufgepeppt wird, damit es aufregend fremdartig erscheint, ohne sich jedoch der Gefahr auszusetzen, sich tatsächlich mit etwas wirklich Fremdem konfrontiert zu sehen. heißt nun nicht, dass die Musik schlecht sein muss. Ein guter Apfelkuchen ist etwas Feines. Und wenn ihm dann noch eine Spur Mango hinzugefügt wird, ist er möglicherweise superb. Doch wir müssen diese weitgehende Äußerlichkeit der exotistischen musikalischen Mittel im Hinterkopf behalten, wenn wir uns nun der Ursachenforschung zuwenden. Stellen wir also die Frage, woher kam diese Sehnsucht nach dem Fremdländischen, dem Exotischen, das gerade in den 50er Jahren ein Instrumentalstück wie Quiet Village die Hitparaden stürmen ließ? Als eine Erklärung hierfür wird gerne die Langeweile angeführt, die die 50er Jahre angeblich prägte. Hier ein x-beliebiges herausgegriffenes Beispiel aus den Liner Notes zur Wiederveröffentlichung einer Caller Pandit-Platte. Südkalifornien unterschied sich nicht sonderlich vom restlichen Amerika während des ersten Jahrzehnts nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war wohlhabend und mehr als nur ein bisschen langweilig. Die Männer kehrten aus dem Krieg zurück, heirateten, bekamen Kinder und fanden Arbeit in den neuen Fabriken. In den South Bay-Vorstädten von Los Angeles, wie Hawthorne, der Heimat der Beach Boys, und Downey, wo die Carpenters und die Blasters herkamen, war der dominierende Architekturstil das Reihenhaus. Und so war die Bühne für ein bisschen Showbusiness vorbereitet, um Amerika aus seiner Lähmung herauszuziehen. Die Fantasie wurde Wort. James Michener's Tales of the South Pacific wurde zum Bestseller, der das nationale Bewusstsein beherrschte. Hier wurde eine polynesische Fantasiewelt geboten. Grasröckchen, Tikis, wunderschöne eingeborenen Mädchen. Michener's Buchhit, der kurz darauf als Vorlage für ein Rodgers und Hammerstein Musical diente, entflammte die Fantasien, die die Amerikaner so verzweifelt benötigten. Wir hatten Jobs, Geld und Optimismus. Aber die Reihenhäuser waren abstoßend und die Fabrikarbeit war, damals wie heute, eindeutig verblödend. Das klingt als Erklärung zwar ganz nett, reicht aber bei weitem nicht aus, um das Phänomen des musikalischen Exotismus zu erklären. Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass auch in Deutschland, wenn auch mit den bereits angedeuteten Differenzen, die Musik mithilfe der Exotikmasche verkauft wurde. Die geografische Einschränkung auf die USA greift deutlich zu kurz, weshalb auch der schon früher angeführte Verweis auf Hawaii daneben liegt. Und nicht nur die geografische, sondern auch die zeitliche Beschränkung auf die 50er und 60er Jahre ist mehr als trügerisch. Schaut man nämlich genauer hin, wird man feststellen, dass musikalischer Exotismus eine konstante Begleiterscheinung der abendländischen Musik ist. Man kann hier tatsächlich bis auf die Anfänge der mehrstimmigen abendländischen Musik zurückgehen. Einem der Stammväter der abendländischen Musik, Josquin de Pré, 1440 bis 1521, wird eines der ersten Exotika-Stücke überhaupt, La Spagna, zugeschrieben, das vom 15. bis ins 17. Jahrhundert in immer neuen Variationen bearbeitet wurde. Auch das 18. und 19. Jahrhundert geizen nicht mit Exotismen. Stellvertretend seien hier nur Mozarts Rondo alla Turca oder Brahms ungarische Tänze erwähnt. Im 20. Jahrhundert explodiert schließlich die Begeisterung für musikalischen Exotismus. Angefangen von der Tango-Leidenschaft zur Zeit des Ersten Weltkriegs, über den Jungle-Sound im Jazz der späten 20er Jahre, bis hin zur Kuba-Welle der 90er. Diese Allgegenwart des Exotismus in der Musik wirft deshalb zwei voneinander zu unterscheidende Fragen auf. Die eine Frage ist die, worauf überhaupt dieser Drang zum musikalischen Exotismus beruht. Und die andere, warum gerade Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre eine derartige Häufung musikalischer Exotismen auftritt. zweite Frage lässt sich leichter beantworten. Wenn wir erst einmal unterstellen, dass es ein grundsätzliches Bedürfnis nach musikalischem Exotismus gibt, auch wenn wir noch nicht sagen können, worauf dieses Bedürfnis gründet, dann wird relativ schnell klar, warum ab Mitte der 50er Jahre ein Übermaß an Exotismus aufblühte. Die Antwort ist ganz banal, ökonomisch-technologisch. Das deutsche Wirtschaftswunder, ebenso wie die US-amerikanische Prosperität nach dem Koreakrieg, führte zu einer Explosion des Unterhaltungselektroniksektors. An allererster Stelle ist hier natürlich das Fernsehen zu nennen. Für den musikalischen Exotismus hatte das Fernsehen zwei Funktionen, eine direkte und eine indirekte. Zunächst einmal konnte das Fernsehen im Gegensatz zum Radio auch die äußere Erscheinung der Musiker transportieren. Und bei der Typologie der Elemente des musikalischen Exotismus hatte ich bereits auf die Wichtigkeit des äußeren Erscheinungsbildes hingewiesen. Eines der besten Beispiele hierfür ist Kala Pandit. Pandit war ein Star des frühen amerikanischen Schwarz-Weiß-Fernsehens gewesen. Ein spätes Denkmal hat ihm übrigens Tim Burton gesetzt, in dessen Hommage an den schlechtesten Regisseur aller Zeiten, Ed Wood, Pandit einen Kurzauftritt als er selbst hat. Kala Pandits eigene Fernsehshow lief zwischen 1949 und 1965. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität wurde sie täglich ausgestrahlt und dauerte 1,5 Stunden. Der Ablauf war Stereotyp. Pandit, der zwar in Indien geboren wurde, aber hauptsächlich in England und den USA aufwuchs, erschien in indische Gewänder gekleidet und mit einem Turban auf dem Kopf, setzte sich an seine Hammond-Orgel und spielte dann die gesamte zur Verfügung stehende Zeit. In der ganzen Show wurde kein einziges Wort gesprochen. Man sah nur den geheimnisvoll lächelnden und orgelspielenden Pandit, während im Hintergrund Wolken oder Berglandschaften oder exotische Tänzerinnen projiziert wurden. Im Zeitalter des Fernsehens genügt es eben nicht mehr, gute oder zumindest den Publikumsgeschmack treffende Musik zu machen, sondern die Musik musste nun auch optische Sensationen bieten. Und dafür war der Exotismus natürlich ausgezeichnet geeignet. Die zweite wichtige Veränderung, die das Fernsehen nach sich zog, war die Verlagerung der Freizeit heraus aus dem öffentlichen Raum in den privaten. Das typische Wochenendvergnügen mit Kinobesuch und anschließendem Besuch eines Tanzlokals begann zu erodieren. Spätestens in den 60er Jahren wird dies zu einer reinen Domäne der Jugendlichen, die über keine eigenen vier Wände verfügen, während die Erwachsenen ihre Freizeit in Wohnzimmern, Partykellern oder dem heimischen Garten verbringen. Diese Erosion der öffentlichen Unterhaltung ist natürlich nicht nur eine Reaktion auf das Fernsehen. Eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielt das Eigenheim oder zumindest eine ausreichend große Mietwohnung, die ein partytaugliches Wohnzimmer aufweist. Und natürlich als drittes das Komplement zum Fernseher, die HiFi-Stereoanlage. Und so wie das Fernsehen nach optischen Sensationen gierte, so die HiFi-Anlage nach akustischen. Dies lässt sich kaum schlagender illustrieren als mit dem Werbetext einer der unzähligen damals erschienenen Stereo-Langspielplatten. Akustische Sensationen in den vier Wänden daheim. Gäste staunen, Nachbarn versinken in dumpfes Brüten. Ein völlig neues Ohrengefühl. Musik bewegt sich mitten im Raum. Geigentöne schwirren vorüber wie bunte Vögel, Bässe rumsen rechts aus, Bläserakkorde klappen auf wie Fächer, Rhythmen springen elastisch hin und her wie frisch gekaufte Tennisbälle. Wir haben nicht nur den Musikern, sondern auch den Toningenieuren am elektronischen Mischpult das Spielen erlaubt. Freudig nutzten sie ihre Chance. Sie schufen plastische Klangerlebnisse ersten Rangs. Sie spielten Stereo-Extrem. Alle Möglichkeiten der modernen stereophonischen Aufnahme- und Wiedergabetechnik wurden eingesetzt. Testen Sie Ihr Gerät mit dieser Super-Stereo-LP. Zeigen Sie Ihren Gästen daheim, das ist Stereophonie. hier bot sich musikalischer Exotismus als ausgezeichnete Quelle an, um den frisch gebackenen Besitzern einer Hi-Fi-Stereoanlage die erwünschten akustischen Sensationen ins Haus zu liefern. Es ist somit die Trennung einer jugendlichen Tanzkultur von einer erwachsenen Wohnzimmerkultur, die einerseits durch die ökonomische Prosperität, andererseits durch die technische Weiterentwicklung der Unterhaltungselektronik dem musikalischen Exotismus einen Höhepunkt Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre bescherte. Komm runter zum Pool, wir feiern eine Party! Hey, hey, hey! Deutlich schwieriger zu beantworten ist die Frage danach, wo überhaupt dieses allgemeine Bedürfnis nach musikalischem Exotismus herrührt. Offensichtlich lässt sich der musikalische Exotismus bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Und im 20. Jahrhundert wurde er offensichtlich sogar von einer musikalischen Marginalie zu einem ganz zentralen Element der Populärkultur. Das verblüfft natürlich umso mehr, als das 20. Jahrhundert sich gleichzeitig als eines erwiesen hat, das den rassistischen Ausschluss alles Fremden in mörderische Extreme getrieben hat. Offensichtlich scheint hier eine hochgradige Ambivalenz vorzuliegen, der ich im Folgenden nachgehen will. Dazu verlasse ich jetzt für einige Zeit den Bereich der Musik. Ich will versuchen, mit Hilfe einiger Hypothesen aus der Psychoanalyse das Verhältnis des Fremden zur Kultur näher zu bestimmen. Um ganz allgemein anzufangen, Menschen leben immer in Gemeinschaft und damit das gesellschaftliche Zusammenleben funktionieren kann, müssen bestimmte Regeln existieren, auf die sich der Einzelne im gesellschaftlichen Zusammenhalt einigermaßen verlassen kann. Zwei Triebe sind es, die nach Sigmund Freud reguliert werden müssen, damit so etwas wie menschliche Gesellschaft funktionieren kann. Einerseits der Sexualtrieb und andererseits eine ursprüngliche menschliche Neigung zur Aggressivität gegenüber den Mitmenschen. Als Mittel, diese Neigungen einzuschränken, bestimmt Freud die Kultur, die aber aufgrund dieser Aufgabe in eine sehr zwiespältige Rolle gerät. Indem die Kultur zum einen festlegt, welche Regeln die Menschen bei der Ausübung ihrer Sexualität einzuhalten haben und zum anderen ihrer Aggressionsneigung Schranken auferlegt, macht sie sich natürlich ziemlich unbeliebt. Freud schreibt: Wenn die Kultur nicht allein der Sexualität, sondern auch der Aggressionsneigung des Menschen so große Opfer auferlegt, so verstehen wir es besser, dass es dem Menschen schwer wird, sich in ihr beglückt zu finden. Der Urmensch hatte es in der Tat darin besser, da er keine Triebeinschränkungen kannte. Zum Ausgleich war seine Sicherheit, solches Glück lange zu genießen, eine sehr geringe. Die Behauptung mit dem Urmenschen, der es besser gehabt habe, dürfen wir dabei durchaus in Frage stellen. Ich werde darauf noch zurückkommen. Aber richtig ist natürlich, dass die menschliche Kultur den Menschen Beschränkungen auferlegt. Noch einmal Sigmund Freud. Schon die erste Kulturphase, die des Totemismus, bringt das Verbot der inzestuösen Objektwahl mit sich. Vielleicht die einschneidendste Verstümmelung, die das menschliche Liebesleben im Laufe der Zeiten erfahren hat. Durch Tabu, Gesetz und Sitte werden weitere Einschränkungen hergestellt, die sowohl die Männer als die Frauen betreffen. Dabei benimmt sich die Kultur gegen die Sexualität wie ein Volksstamm oder eine Schicht der Bevölkerung, die eine andere ihrer Ausbeutung unterworfen hat. Die Angst vor dem Aufstand der Unterdrückten treibt zu strengen Vorsichtsmaßregeln. Einen Höhepunkt solcher Entwicklung zeigt unsere westeuropäische Kultur. Doch was derart unterdrückt und ausgegrenzt wird, kehrt in anderer Form zwangsläufig wieder. die typische Art und Weise, mit diesem Hass auf die Einschränkungen, die uns durch unsere Kultur aufgezwungen sind, ist zunächst ein bekannter Mechanismus, nämlich die Identifikation mit dem Aggressor. Die eigenen kulturellen Regeln, die historisch gewachsen sind und deren Sinn oft genug zweifelhaft ist, werden für absolut erklärt. Man identifiziert sich völlig mit ihnen. Dagegen werden alle, denen diese Regeln fremd sind, zu Feinden und zu Freiwild erklärt. Und verschmutzt ist alles, so verträgt, und dann rauchen sie in der Schnellbahn, obwohl es verboten ist. Sie haben keine Kultur, das stört mich. Und wenn man einem sagt, sie dürfen nicht rauchen, ja, ich finde, das stört mich, dann sagen sie, ich nichts verstehen. Aber sonst verstehen sie alles. Aber die Stempeln wissen es, wo es die gibt. Ja, das wissen sie. Und sie wissen auch, wo sie hingehen können, wo sie Geld kriegen. Aber dass sie nicht rauchen dürfen, weil wir Österreicher wissen das. Und dann hat mir einer gestern nicht einmal ausgelassen aus der Schnellbahn. Der hat die Füße zwischen meine Füße gegeben und hat mich nicht aufstehen lassen. Also wieso? Das hat mich gestört. Ausländer. Waren 6 Ausländer und mich, aber nicht... Das machen nur Ausländer. Das macht kein kultivierter Österreicher. Das macht kein Österreicher. Jetzt ganz ehrlich, ich hab nur schlechte Erfahrungen mit Ausländern. Der Mechanismus ist so einfach wie perfide. Zunächst einmal können wir davon ausgehen, dass Triebwünsche existieren, die nicht ausagiert werden, da sie kulturell sanktioniert sind. Die 10 Gebote sind ein ganz guter Katalog dessen, was die Menschen gerne tun würden, wenn es nicht gewisse verinnerlichte Kulturschranken gäbe, die davor Hindernisse aufbauen. Lügen, Stehlen, Ehebrechen, Morden und so weiter. Doch natürlich löst sich die Triebenergie, wenn sie durch diese kulturellen Schranken blockiert wird, nicht einfach in Luft auf, nur weil die Gesellschaft sich Regeln gegeben hat, die ihr Ausagieren verhindern. Sie sucht sich vielmehr ein anderes Objekt, auf das sie sich richten kann. Und bei diesem Objekt handelt es sich logischerweise um die kulturellen Regeln selbst. Die ursprünglichen Triebregungen verwandeln sich in Hass auf die Kultur. Dies ist die erste Verschiebung. Von den ursprünglichen Triebwünschen hin zum Hass auf die Kultur, die ihr Ausagieren verhindert. Doch in der Regel funktioniert dies nicht. Die kulturellen Regeln sind viel zu sehr verinnerlicht, Teil der eigenen Persönlichkeit, als dass man sie einfach abschütteln könnte. Deshalb wird dieser Hass aus der eigenen Wahrnehmung ausgeblendet und der Prozess der Verschiebung durch einen Prozess der Projektion ergänzt. Die Feindseligkeit, von der man nichts weiß und auch weiter nichts wissen will, wird aus der inneren Wahrnehmung in die Außenwelt geworfen, dabei von der eigenen Person gelöst und der anderen zugeschoben. Nicht wir hassen die Kultur, die uns Triebverzicht aufzwingt, sondern die anderen, die nicht unserer Kultur angehören, haben kein Verständnis für unsere kulturellen Werte. Und der Hass, den wir selbst auf unsere Kultur haben, transformiert sich so zum Hass auf die angeblich kulturlosen anderen, die Fremden, die unsere Kultur zerstören wollen. In der Projektion des kulturellen Rassisten ist der Fremde immer laut und frech, er stinkt und ist permanent geil. Kurz, er darf alles das tun, was man selbst gerne tun würde. Und dafür beneidet und hasst man ihn zugleich. Der eigentlich absurde Witz in dieser Projektion ist natürlich, dass der Fremde keineswegs jemand ist, der von den kulturellen Einschränkungen seines Genießens befreit wäre. Auch wenn sich die Regeln unterscheiden mögen, der Fremde ist seinen Regeln ebenso unterworfen wie wir den unseren. In der Tat können wir sogar die Vermutung anstellen, dass es Freuds Urmenschen, der frei von allen kulturellen Einschränkungen seine Triebe ausgelebt hat, niemals und nirgendwo gegeben hat. Vielmehr entspringt die Vorstellung eines ungezügelten Genießens überhaupt erst der recht späten historischen Erfahrung, dass die kulturellen Regeln mitnichten einfach gegeben sind, sondern sich permanent wandeln und im Fluss sind. Diese Erfahrung verstärkt die Aggressionsbereitschaft gegenüber dem Fremden. In dem Augenblick, in dem die Relativität des eigenen kulturellen Regelsystems erfahren wird, muss ein viel höheres Maß an psychischer Energie aufgebracht werden, um sich von der Gültigkeit der eigenen Ordnung zu überzeugen. Dieser erhöhte psychische Aufwand führt dann dazu, dass die Aggressionsbereitschaft denjenigen gegenüber, die als Gegner des eigenen Wertesystems ausgemacht werden, steigt. Dies erklärt wahrscheinlich auch, warum der deutsche Rassismus im Osten um einiges aggressiver auftritt als im Westen. Da die reibungslose Identifikation mit dem neuen Wertesystem eben nicht klappt, wird ein deutlich gesteigerter Energieaufwand benötigt, der in erhöhte Aggressionsbereitschaft umschlägt. Damit haben wir eine psychoanalytische Antwort darauf, warum vor allem in gesellschaftlichen Umbruchssituationen Gewalt gegen die, die als die anderen, Fremden ausgemacht werden, in erschreckendem Maße ansteigt. Und es erklärt auch, warum die kapitalistische Gesellschaftsordnung, die schon beinahe per Definition der Umbruch in Permanenz ist, einen konstanten Strom rassistischer Aggression freisetzt. Doch dies ist offensichtlich nur die eine Seite der Medaille. Der rassistischen Ausgrenzung des anderen korrespondiert, wenn unser anfänglicher Befund stimmt, ein beinahe ebenso konstanter Strom der Aneignung des Fremden durch die Populärkultur. Wie lässt sich dies erklären? Nun, die einfache Antwort wäre die, dass das Verhältnis zu den eigenen kulturellen Werten durch eine hochgradige Ambivalenz gekennzeichnet ist. Unsere Haltung der eigenen Kultur gegenüber ist geprägt durch eine Hassliebe, die, so lässt sich vermuten, sich sowohl nach der einen oder auch der anderen Seite auflösen lässt. Und so schließen sich praktischer Rassismus und Begeisterung für exotische Klänge zumindest nicht zwangsläufig aus. To live in an old shack by the sea and breathe the sweet salt air. To live with the dawn and the dusk, the new moon and the full moon, the tides, the wind and the rain. To surf and comb the beach and gather seashells and driftwood and know the thrill of loneliness and lose all sense of time and be free. To hike over the island to the village and visit the marketplace and enjoy the music and the food and the people. And do a little trading. And see the great ships come and go. And man have me a ball. And in the evening, when the sky is on fire, heaven and earth become my great open cathedral, where all men are brothers, where all things are bound by law and crowned with love. Poor, alone, and happy, I walk by the surf and make a fire on the beach. And as darkness covers the face of the deep, lie down in the wild grass and dream the dream that the dreamers dream. I am the wind, the sea, the evening star, I am everyone. Anyone. No one. Allesamt Instrumentalstücke aus den frühen 60er Jahren. Es sind dies Dick Dales Miserloo von 1962, Pipeline, ein Stück der Chantays aus dem Jahr 63 und schließlich als ältestes Mr. Moto von den Bel Airs von 1961. Mr. Moto von den Bel Airs war das allererste Surfstück, das überhaupt auf Platte erschien. Und so soll hier zunächst einmal quasi prototypisch die Geschichte der Bel Airs erzählt werden. Davon einmal abgesehen, dass sie die erste Surfmusik-Single überhaupt herausbrachten, unterschied sich die Geschichte der Bel Airs nicht wesentlich von der Geschichte anderer Surfbands. Die Bel Airs waren einfach kalifornische Teenager, die eine Band gründeten und zu Tanzvergnügungen aufspielten. Sie waren weder besonders rebellisch, noch sonst irgendwie auffällig, außer dass sie eben in einer Band spielten. Den Kern der Bel Airs bildeten die beiden Gitarristen Paul Johnson und Eddie Bertrand. Beide hatten Ende der 50er Jahre begonnen, sich für Musik zu interessieren, instrumentale Rockmusik, um genau zu sein. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, alle instrumentale Rockmusik dieser Zeit sei Surfmusik. Instrumentaler Rock'n'Roll ist so alt wie Rock'n'Roll selbst. Und so hörten Paul und Eddie die Musik von Johnny and the Hurricanes, den Fireballs und natürlich von Duane Eddy. Wer sich unter den Namen nichts vorstellen kann, hier sind die Fireballs. Inspiriert von derartigem Material übten sie fleißig und begannen als Gitarrenduo aufzutreten. Irgendwann beschlossen die beiden damals, ihr Duo zu einer Band zu erweitern und heuerten zwei weitere Musiker aus ihrer Schule an, den Drummer der Schulbig Band Richard Delvey und den Klarinettisten Chess Stewart. Und es stellte sich als Heidenarbeit heraus, dem Jazz-Drummer einen soliden Rockbeat einzubläuen und aus dem Klarinettisten einen groovy Saxophonisten zu machen. Ergänzt wurde das Quartett dann schließlich durch den Pianisten Jim Roberts. Als Richard Delvey und Chess Stewart eines Nachmittags im Sommer 61 über den Sunset Boulevard bummelten, stechen ihnen die United Recording Studios ins Auge. Sie betreten das Gebäude und erkundigen sich wegen Aufnahmen. Und nein, es geschieht kein Wunder. Niemand bittet sie zu Probeaufnahmen oder Ähnlichem. Vielmehr erhalten sie die Auskunft, dass sie als nicht gewerkschaftlich organisierte Musiker hier sowieso nicht aufgenommen würden. Aber die Idee ist da. Und ein paar Straßen weiter finden sie einen kleinen Laden, Liberty Recording Studios, wo sie sich nach den Modalitäten für eine Aufnahme erkundigen. Und noch auf der Heimfahrt halten sie an einer Telefonzelle an und buchen das Studio für eine Stunde am nächsten Samstag. Der Rest der Woche heißt für die Band üben, üben, üben. Und als sie dann am Samstag das Studio um $32 ärmer und mit ihren Bändern unter dem Arm verlassen, sind sie überglücklich. Wer wäre das nicht, wenn er mit gerade einmal 14 Jahren in einer Stunde 5 Stücke eingespielt hätte? Aufnahmen allein machen aber noch keine Platte. Und so klappern sie mit ihren Bändern alle möglichen Plattenlabels ab, um ihre Musik an den Mann zu bringen. Und den Mann finden sie dann, nach einer Reihe von Absagen, beim kleinen RV-Label in Gestalt von Sonny Bono, der die Bänder neu abmischt und Mr. Moto als Single herausbringt. Doch der Verkauf ist schleppend, da RV keine Werbung macht. Erst als die Bel Airs die Promotion selbst in die Hand nehmen, kommt Bewegung in die Verkäufe. Beim Radiosender KRLA wurden jeden Tag die Top 10 einer anderen Highschool in der Gegend gespielt. Und da die Bel Airs inzwischen recht häufig auf Schulfesten und Ähnlichem auftraten, landete Mr. Moto gelegentlich auf einer solchen Liste. Paul Johnson ging noch einen Schritt weiter und schickte dem Sender eine gefälschte Liste seiner Schule zu, bei der er Mr. Moto auf Platz 1 gesetzt hatte. Aufgrund dessen übernahm der Sender den Titel schließlich auf seine Playlist. Größere Sender zogen nach, worauf Mr. Moto endlich in den Top 20 landete. Daran zerbrach dann die Band. Der Drummer Richard Delvey verließ die Bel Airs, weil er meinte, dass ihm als Manager ein größerer Anteil an den Verkaufserlösen der Platte zustünde als dem Rest. Er gründete mit anderen Musikern die Challengers. Wenig später ging Eddie Bertrand zusammen mit dem neuen Drummer Dick Dodd, weil er sich mit Paul Johnson über den Gitarrensound zerstritten hatte. Eddie wollte eher den neuen Sound, wie ihn Dick Dale entwickelt hatte, übernehmen, während Paul am traditionellen Klang der Bel Airs festhielt. Eddies neue Band, die Showmen, sollten dann in der Folge zu einer der erfolgreichsten Livebands der Surfmusikszene überhaupt werden. Die Bel Airs hingegen konnten mit neuem Line-Up nicht mehr an den alten Erfolg anknüpfen. Das gleichsam nasse Echo Dick Dales war inzwischen Pflicht, nicht mehr Kür. Und so erinnert wenig am Sound der Showmen an ihre Herkunft von den Bel Airs. Damit will ich meine kurze Vorstellung einer typischen Surfband abschließen. Surfmusik ist Teenagermusik. Sie ist von Teenagern für Teenager gemacht. Das jugendliche Alter der Bel Airs ist dabei keineswegs eine Seltenheit. Die meisten Surfmusiker waren noch in der Highschool oder waren eben aufs College gekommen. Rekordverdächtig in dieser Hinsicht sind die New Dimensions, die gerade einmal 13 Jahre alt waren, als sie ihre erste Platte einspielten. Eine Ausnahme ist also eher so jemand wie Dick Dale, der sich schon mit wenig Erfolg als Country-Musiker betätigt hatte, bevor er zum King of the Surf Guitar wurde. Ganz zu schweigen von den ganzen Studiomusikern, die auf das Surfbrett aufsprangen, als sich damit Geld verdienen ließ. Allerdings hat die Jugendlichkeit der frühen Surfmusik nichts Programmatisches, im Gegensatz zum Rock'n'Roll der 50er Jahre. Darauf wird später noch einzugehen sein. Surfmusik war vor allem Live-Musik. Die Bel Airs etwa veröffentlichten zwischen 1961 und 63 gerade einmal 4 Singles. Eddie and the Showmen 5 Singles. Oder, um ein ganz extremes Beispiel zu nennen, von Kathy Marshall, der Queen of the Surf Guitar, ist überhaupt nichts überliefert. Die Platten hatten eher den Zweck, die Live-Auftritte zu promoten, nicht umgekehrt. Wenn die Platten in die Charts kamen, dann höchstens in die lokalen kalifornischen, nur sehr selten in die nationalen. Die einzigen wirklich erfolgreichen Surftitel waren Pipeline von den Chantays und Wipeout von den Safaris. Dick Dale etwa erreichte nie mehr als Platz 60 in den Billboard-Charts. Doch Steve Odfinowski schreibt in seinem Standardwerk über instrumentale Rockmusik zu Recht: Aber schließlich ging es bei Surfmusik, anders als bei so vielen künstlerisch produzierten Rockmusikbewegungen der 50er und 60er, nicht wirklich um Hitplatten. Es ging um Kids, die einen Tanz namens The Stomp in abgewrackten Strandclubs, einen Steinwurf vom Ozean entfernt, aufführten. Es ging um wilde Männer wie Dick Dale, die ihr Plektrum zu Konfetti zerschredderten, wenn sie die Saiten ihrer Stratocaster zum Glühen brachten. Die Ungezähmtheit der Surfmusik und ihr Geist der Freiheit erlaubt es den Ausführenden, ihrer Musik jeden Stil zu inkorporieren. Von twangy Guitars zu Country und Western, von Rhythm and Blues zur Musik des Nahen Ostens. Instrumentale Surfmusik war als Bewegung von unten mit eklektischem Repertoire und oft genug zügellosem Bühnenverhalten Vorläufer der Garagenbands von Punk und Grunge. Und trotz der ausbleibenden Charterfolge verbreitete sich der Surfmusik-Virus über die ganze Welt. Die sowieso nicht besonders enge Verbindung von Wellenreiten und Surfmusik löste sich auf, als überall auf der Welt junge Menschen zur Gitarre griffen, ob nun ein Ozean in der Nähe war oder nicht. In der DDR etwa nahm das Franke Echo Quintett, benannt nach dem realsozialistischen Äquivalent zum Fender Reverb, seine Melodie für Barbara auf. I sleep better at night, you know, for knowing that somewhere in the world a twangy guitar is being twanged. Doch nun zur Vorgeschichte. Ohne Vorläufer hätte nicht Ende 1961 auf einmal die Surfmusik explodieren können. Ironischerweise sind zwei der typischen Elemente der Surfmusik vor ihrer Entstehung gang und gäbe. Nämlich zum einen die Tatsache, dass sie instrumental ist und zum anderen das Echo auf der Leadgitarre. Beginnen wir mit der instrumentalen Rockmusik. So unwahrscheinlich uns das heute erscheinen mag, ein nicht unbeträchtlicher Teil der Rockmusik bis hin zu den Beatles war rein instrumental. Ja, selbst deren Repertoire enthielt eine ganze Reihe von Instrumentalstücken, als sie noch in Hamburg auftraten. Die erste instrumentale Rocknummer, die den Platz 1 der Top 40 erreichte, war 1957 Tequila von den Champs. Und bis zur sogenannten British Invasion, das heißt der Dominanz der britischen Beat- und Rhythm and Blues Bands Mitte der 60er Jahre, riss die Kette der instrumentalen Rockhits eigentlich nie ab. Um nur einige Titel aus diesem goldenen Zeitalter des Rockinstrumentals zu nennen: Bill Justice, Raunchy, 1957, Duane Eddys, Rebel Rouser, ebenfalls 57, Link Wray's, Rumble, 1958, Apache von den Shadows, 1960 oder Telstar von den Tornadoes, 1962. Angesichts dessen ist das Faktum, dass Surfmusik reine Instrumentalmusik war, nicht besonders auffällig. Wenn also heute die Termini Surfmusik und instrumentale Rockmusik fast synonym gebraucht werden, dann geht das gewaltig an der Sache vorbei. Wenn auf Surf-Compilations Hawaii 5-0 von den Ventures auftaucht, kann man nur den Kopf schütteln. Hawaii 5-0 ist sicherlich ein großartiges Stück, aber Surfmusik ist es auch nach den allerlaxesten Kriterien nicht. Und die Ventures sind, das nur nebenbei, auch keine Surfband. Derartige Irrtümer sind andererseits natürlich nicht zufällig. Surfmusik hat zwangsläufig einige Gemeinsamkeiten mit anderen Formen instrumentaler Rockmusik. Es gibt gewisse musikalische Elemente, die immer wieder auftauchen, weshalb es leicht zu Verwechslungen kommen kann. Praktisch alles, was später Surfmusik auszeichnen sollte, ist bereits in den Jahren davor in dieser oder jener Form entwickelt worden. In der Surfmusik ändern diese Elemente, wie später noch zu zeigen sein wird, ihren ursprünglichen Sinn. Jetzt geht es zunächst nur darum, diese musikalischen Elemente zu isolieren. Die meisten dieser Elemente sind auf Marketingstrategien zurückzuführen. Und zwar Marketingstrategien, die speziell auf Instrumentalmusik zugeschnitten sind. Denn die Vermarktung von Instrumentalmusik stellt die Kulturindustrie vor ganz andere Probleme als die Vermarktung von Songs. Eins der größten Probleme angesichts eines musikalisch mehr oder minder illiteraten Publikums ist das Problem der Bedeutung. Instrumentalmusik ohne Text bedeutet nichts. Sie ist, nach einer berühmten Definition, tönend bewegte Form, die als solche keineswegs noch eines außermusikalischen Inhalts bedarf. Trotzdem ist das Bedürfnis offenkundig unausrottbar, danach zu fragen, was denn bitteschön eine bestimmte Musik darstelle. Schon Mendelssohn musste sich damit herumärgern und gab auf die Frage, was er sich bei einem bestimmten Stück vorgestellt habe, die gereizte Antwort: eben dieses Stück. Da der musikalische Analphabet darauf besteht, sich beim Musikhören etwas vorstellen zu dürfen, sind reiner Instrumentalmusik Grenzen gesetzt, was ihre kulturindustrielle Verwertung betrifft. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass instrumentale Rockmusik nach einigen respektablen Anfangserfolgen praktisch ausgestorben ist. Tatsächlich muss man sich umgekehrt fragen, warum es überhaupt eine Zeit gab, in der das Rock-Instrumental durchaus Charterfolge aufweisen konnte. Das Wunder ist schnell erklärt. Die Rockmusik war ein sehr junges musikalisches Genre, dessen musikalische Mittel noch kaum entwickelt waren. Und so konnten neue Soundelemente durchaus einzelne Stücke in die Charts tragen, bis sich der Effekt des Neuen und Niegehörten abgenutzt hatte. Doch zurück zum Ausgangspunkt, zu den technischen Innovationen der 50er Jahre. Der vokale Rock'n'Roll wurde, kaum war er auf die Bühne getreten, von den großen Plattenfirmen kastriert, indem den Sängern standardisierte Songs auf den Leib geschrieben wurden, in denen man die immer gleichen Formeln, die einmal zu einem Hit geführt hatten, unendlich variierte. Dass die meisten großen Rock'n'Roller wieder zum Country oder zum Gospel zurückkehrten, wo sie herkamen, zeigt recht erschreckend, wie das musikalische Potenzial des vokalen Rock'n'Roll in der Umarmungsstrategie der Konzerne erstickt wurde. Es ist deshalb kein Wunder, dass der Fortschritt im Rock'n'Roll vor allem im Instrumentalbereich stattfand. Mit innovativen Instrumentalaufnahmen konnte es auch kleinen Plattenfirmen gelingen, sich gegen die Übermacht der großen Konzerne, die die bekannten Gesangsstars unter Vertrag hatten, durchzusetzen. Link Wray's Rumble ist in diesem Zusammenhang sicherlich das wichtigste Beispiel. Für Surfmusik jedoch noch entscheidender ist die Zusammenarbeit des Gitarristen Duane Eddy mit dem Produzenten Lee Hazelwood. Diese Kollaboration hatte mit Country- und Western-Aufnahmen begonnen, deren Erfolg allerdings ziemlich bescheiden war. Das lag durchaus an den Sangeskünsten des Gitarristen, der später selber meinte, dass einer seiner wichtigsten Beiträge zum Rock'n'Roll gewesen sei, nicht gesungen zu haben. Angesichts dieses Handicaps konzipierte Hazelwood ein im Wesentlichen auf den Bassseiten der Gitarre gespieltes Instrumentalstück namens Movin' and Groovin', das es immerhin auf Platz 72 der Billboard-Charts schaffte. Doch das war Hazelwood nicht gut genug. Und so mussten eines Nachmittags die Eisenwarenhändler von Phoenix kopfschüttelnd einen Verrückten beobachten, der in ihre Wassertanks hineinsang, bis er ein 5 Meter langes und 2 Meter hohes Monstrum gefunden hatte, das seinen Klangvorstellungen entsprach. In diesen Tank wurden am einen Ende ein Lautsprecher, am anderen ein Mikrofon installiert. Schließlich wurde der Gitarrenklang Duane Eddys hindurchgejagt, worauf das Ergebnis folgendermaßen klang. Wenn man später Surfgitarristen nach ihren Einflüssen fragt, dann taucht mit unfehlbarer Sicherheit Rebel Rouser von Duane Eddy auf. Es ist dieser im Studio oder besser im Hof vor dem Studio produzierte Sound, den die Surfgitarristen der ersten Stunde suchten. Da man aber schlecht riesige Wassertanks auf die Bühne schleppen konnte, war in den Anfängen der Surfmusik ein derartiger Sound unerreichbar. Die Lively Ones spielten deshalb mit Vorliebe im Pavilion Ballroom am Huntington Beach Pier, weil der Raum ein natürliches Echo hatte, wodurch der Live-Sound mehr ihren Plattenaufnahmen ähnelte. Dass sich die Surfmusiker nicht in irgendwelche Höhlen und Grotten verkrochen, ist schließlich das unsterbliche Verdienst von Leo Fender. Dessen Zusammenarbeit mit Dick Dale brachte zwei technische Innovationen hervor, ohne die der Siegeszug der Surfmusik undenkbar gewesen wäre. Den Fender Reverb und den Showman Verstärker. Bevor Dick Dale zum King of the Surf Guitar gekrönt wurde, war er ein unbedeutender Country-Musiker, der mit wenig Erfolg seinem großen Vorbild Hank Williams nacheiferte. Das lag unter anderem daran, dass Dick Dale keine besondere Stimme hatte, weshalb er den befreundeten Gitarrenproduzenten Leo Fender fragte, ob er ihm nicht ein Gerät bauen könne, mit dem es möglich sei, wie bei einer Hammond-Orgel ein Vibrato auf die Stimme zu legen. Die Techniker in Fenders Gitarrenfabrik bauten das entsprechende Teil aus einer Hammond-Orgel aus und so um, dass Dale ein Mikrofon anschließen konnte, worauf sich schlagartig der Klang seiner Stimme um Klassen verbesserte. Singen konnte er allerdings bis zuletzt nicht. Doch das wäre wahrscheinlich alles vergessen, hätte Dick nicht die Idee gehabt, seine Gitarre in das neue Gerät einzustöpseln. Den Kontakt zu Fender hatte Dick Dale hergestellt, weil er ständig Probleme mit seinem Gitarrenverstärker hatte. Während ich im Rendezvous Ballroom spielte, traf ich einen Mann, der Gitarren und Verstärker entwarf. Mein Sound wurde damals recht heftig und um einiges lauter, weshalb mich meine Verstärker im Stich ließen. Ich kam ins Gespräch mit Leo und er schien mich vom Fleck weg zu mögen. Er mochte meine Einstellung, was ich mir wünschte und wie ich klingen wollte. Etwas später sagte er mir, es würde ihn freuen, wenn ich einige der Fender-Verstärker ausprobieren würde, die er gebaut hatte. Leo begann mir verschiedene Verstärker zu bringen und es endete damit, dass ich rund 40 davon durchblies, bis Leo mit einem auftauchte, den er den Showman nannte und den ich nicht durchblasen konnte. Ich erinnere mich an einen Ausspruch von Leo. Wenn es gut genug ist für Dick Dale, dann ist es gut genug für die Öffentlichkeit. Wenn es Dick Dale aushält, kann man es verkaufen. Es lässt sich heute schwer nachvollziehen, wie laut die Surfbands für damalige Ohren geklungen haben müssen. Ich kann nur versuchen, einen vagen Eindruck zu vermitteln. Das ist eine Live-Aufnahme der Bobby Fuller Four, die wohl irgendwann um 1964 entstanden sein muss. Ich hoffe, mit dem, was ich bisher ausgeführt und vorgespielt habe, einen gewissen Eindruck von Surfmusik und auch des historischen Kontextes, in dem sie entstand, vermittelt zu haben. Auf dieser Grundlage müssen wir uns nun die eigentliche Frage stellen: Was ist Surfmusik? Bevor ich allerdings versuche, diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst die Frage richtig verstehen. Auf den ersten Blick scheint die Frage, was ist Surfmusik, nach einer Definition zu fragen. Die Antwort wäre dann in folgender Form zu erwarten. Surfmusik ist eine Spielart instrumentaler Rockmusik, die folgende Besonderheiten aufweist. Und dann würde man eine Reihe von Kriterien aufzählen. Reverb, das heißt das bereits erwähnte Echo auf der Lead- oder Rhythmusgitarre, dann den häufigen Einsatz von Glissandi und schließlich das Double Picking. Das heißt, dass Töne nicht ausgehalten, sondern in schnellem Staccato mehrfach angeschlagen werden. Und wenn wir diese Kriterien aufgezählt hätten, dann wäre das die Definition von Surfmusik. Doch genau dies wäre die falsche Antwort. Und es wäre deshalb die falsche Antwort, weil schon die Frage nicht richtig verstanden wurde. Das klingt nach starkem Tobak. Und tatsächlich muss ich etwas weiter ausholen, um begreiflich zu machen, dass eine solche Definition nicht die Antwort auf die Frage, was ist Surfmusik, sein kann. Beginnen wir zunächst mit der Antwort und untersuchen die Struktur der Definition. Surfmusik ist eine Spielart instrumentaler Rockmusik, die sich durch exzessiven Gebrauch von Reverb, Glissandi und Double Picking auszeichnet. Dies ist, von ihrer Form her, eine klassische Definition, die zunächst einen Oberbegriff nimmt, in unserem Fall instrumentale Rockmusik, und diesen Oberbegriff dann durch eine oder mehrere nähere Bestimmungen eingrenzt. Reverb, Glissandi und Double Picking. Formal gesehen ist das ein völlig standardisiertes Verfahren. Nehmen wir des Philosophen liebstes Beispiel, den Stuhl. Dann ist der Stuhl ein ungepolstertes Sitzmöbel mit Rückenlehne. Der Oberbegriff ist Sitzmöbel. Die Differenz zu anderen Sitzmöbeln wird durch die bestimmenden Zusätze ungepolstert und mit Rückenlehne ausgedrückt. Diese Form der Begriffsbildung wird identifizierendes Denken genannt. Wenn die Definition gut ist, dann erlaubt sie uns, eine Sache eindeutig zu identifizieren. Ein Fliegenpilz ist ein Pilz mit einer roten Kappe und weißen Punkten. Und für das Überleben sind derartige Identifikationen von außerordentlicher Wichtigkeit. Die Identifikation des Fliegenpilzes verhindert, dass er bei uns im Kochtopf landet. Wenn wir diese Art von Begriffsbildung noch genauer anschauen, stellen wir fest, dass wir es beim Oberbegriff mit einer Abstraktion zu tun haben. Den Pilz gibt es nicht. Es gibt nur bestimmte Pilze. Pfifferlinge, Champignons oder eben auch Fliegenpilze. Der Pilz ist ein reines Gedankenkonstrukt, das außerhalb unserer Köpfe keine Realität hat. Er ist durch eine Abstraktionsleistung gewonnen, die die gemeinsamen Merkmale verschiedener Pilze herausstreicht, von den Differenzen aber absieht. Fliegenpilz, Fliegenpilz. Das heißt, der Oberbegriff, das Abstraktum, ist den einzelnen Exemplaren nachgeordnet. Es ist aus ihnen abgeleitet. Bei der Surfmusik hingegen verhält es sich völlig anders. Surfmusik ist keine Abstraktion, die einfach das Gemeinsame aller Surfstücke umfasst, dabei aber von ihren Spezifika absieht. Denn Surfmusik ist kein nachträgliches Gedankenkonstrukt, sondern ein ästhetisches und historisches Reales. Philosophisch ausgedrückt, Surfmusik ist kein Begriff, sondern eine Idee. Und das Verhältnis der Idee zu ihrer Ausprägung ist ein völlig anderes als das des Begriffs zu den von ihm zusammengefassten Einzelnen. Es ist nicht das Verhältnis einer Abstraktion zu vielen von ihr umfassten Konkreten, sondern es ist das des Ausgedrückten zu den Ausdrückenden. Oder in unserem Fall, jedes Surfstück versucht, die Idee von Surfmusik auszudrücken. Das heißt, hier geht die Idee, die nun eben nicht mehr ein einfacher Oberbegriff ist, den Exemplaren, also den einzelnen faktischen Surfstücken, voraus. Sie ist nicht aus ihnen abgeleitet, sondern ihre Voraussetzung. Damit verändert sich in der Tat die ganze Fragestellung, nämlich von einer banausischen zu einer ästhetischen. Würden wir Surfmusik als Begriff auffassen und die Frage, was ist Surfmusik, als Frage nach einer Definition, dann würden wir eigentlich fragen, wie erkenne ich Surfmusik? Dies entspräche Kunstführern vom Schlage, wie erkenne ich romanische Kunst? Selbst wenn wir mit Hilfe eines solchen Führers dann eine romanische von einer gotischen Kirche unterscheiden können, so hätten wir doch überhaupt nichts verstanden. Tatsächlich aber geht es eben nicht um Identifikation, sondern darum zu verstehen. Und um die Frage richtig zu stellen, müssen wir die Betonung verschieben. Diese liegt nicht auf Surfmusik, sondern auf dem Ist. Richtig betont haben wir es mit einem erstaunten Fragen angesichts ästhetischer Schönheit zu tun. Was ist Surfmusik? Das heißt, was ist es, das uns an einem guten Surfstück berührt? Was sagt es uns, obwohl sie doch ohne Worte zu uns spricht? Kurz, was ist die Idee, die es ausdrückt? Und diese Frage ist ungleich komplexer als die Frage nach einer einfachen Definition. Es geht nicht darum, eine Liste gemeinsamer Merkmale einzusammeln, sondern die Stücke daraufhin zu befragen, welche ästhetische Idee sie ausdrücken. Wenn wir nun die Frage richtig, nämlich nicht als Frage nach einer Definition von Surfmusik, sondern als Frage nach der Idee von Surfmusik stellen, müssen wir die spezifischen Merkmale von Surfmusik anders auffassen, als dies ursprünglich geschah. In einer Definition sind die charakteristischen Eigenschaften einfache empirische Merkmale, für die es nur ein Kriterium gibt. Sie sind vorhanden oder sie fehlen. So betrachtet können sie einfach auf einer Checkliste abgehakt werden und damit hat es sich. In unserem konkreten Fall hieße dies, dass man ein instrumentales Rockstück daraufhin abklopft, ob auf dem Sound der Leadgitarre Echo liegt oder ob der Gitarrist Double Picking oder Glissando verwendet. Dies ist nicht sehr ergiebig. Es gibt Stücke, die recht viele typische Merkmale aufweisen und sich doch irgendwie nicht richtig als Surfstücke qualifizieren. Und es gibt Stücke, die keines oder kaum eines dieser Merkmale aufweisen und die doch zum Kanon klassischer Surf-Instrumentals gehören. Wenn wir aber Surfmusik als Idee betrachten, dann entkommen wir dieser Schwierigkeit. Aus diesem veränderten Blickwinkel betrachtet sind charakteristische musikalische Merkmale von Surfmusik Elemente, in deren spezifischer Konstellation die Idee von Surfmusik aufscheint. Dabei ist die Idee selbst unabhängig von diesen Elementen. Diese stellen nur gerne verwendete Möglichkeiten dar, die Idee auszudrücken, die aber auch ganz anders ausgedrückt werden kann. Deshalb kann ein Stück die Idee von Surfmusik ausdrücken, ohne ein einziges charakteristisches Element aufzuweisen. Und umgekehrt kann ein Stück die Idee völlig verfehlen, obwohl die Elemente zweifellos vorhanden sind. Genau dies macht die Differenz von Begriff und Idee aus. Ein Stuhl ohne Rückenlehne ist eben kein Stuhl mehr, sondern ein Hocker. Ein Musikstück ohne Reverb, Double Picking und Glissando kann jedoch ohne weiteres die Idee von Surf ausdrücken. Wenn wir also die Idee von Surfmusik verstehen wollen, genügt im Gegensatz zum Begriff nicht mehr eine einfache mechanische Prüfung, ob die Elemente vorhanden oder abwesend sind. An die Stelle eines einfachen Checks tritt vielmehr eine weitaus schwierigere Aufgabe. Die Aufgabe nämlich, den Gehalt dieser Elemente aufzuzeigen. Und aus der Darstellung des Gehaltes, sowohl der Elemente im Einzelnen wie auch in ihrem Zusammenspiel, erschließt sich dann die Idee. Wobei hier sofort vor einem Fehlschluss gewarnt werden muss. Gemeint ist nicht, dass die musikalischen Elemente etwas abbilden. Es wäre völlig falsch, den echogetränkten Klang der Surfmusik dahingehend zu interpretieren, dass dieser quasi nasse Sound das Wasser oder die Wellen abbilden soll. Obwohl gerade diese irrige Meinung sehr oft und gern verbreitet wird. Musikalische Elemente sind nicht einfach Zeichen, die etwas Nicht-Musikalisches abbilden. Ihren Gehalt schöpfen sie vielmehr aus ihrer Geschichte, aus der Verwendung in bestimmten historischen, künstlerischen Kontexten. Dies führt dazu, dass dieser Gehalt den Künstlern selbst oft gar nicht direkt bewusst ist. Diese verfügen in der Regel einfach über ein mehr oder minder großes Arsenal musikalischer Mittel. Und mit diesem Material schaffen sie neue Kunstwerke, indem sie es gemäß ihren künstlerischen Vorstellungen verarbeiten und neue Kunstwerke schaffen. In diese Kunstwerke fließt dann, ob dies vom Künstler nun beabsichtigt ist oder nicht, die Geschichte dieses Materials mit ein. Wie immer er es auch dreht und wendet. Dadurch, dass das Material geschichtlich überliefert ist, ist ein Kunstwerk nie nur ein individuelles, sondern immer ein gesellschaftliches Produkt. We'll be right back. aufstrebende Surfmusiker hat sicherlich nur der Sound von Dick Dale beeindruckt, den sie dann kopieren wollten. Doch indem sie den Sound übernahmen, übernahmen sie auch den historisch-gesellschaftlichen Gehalt dieses Sounds. Und auch der Sound von Dick Dale entstand nicht aus dem Nichts, sondern Dick Dale selbst wurde wieder von anderen Künstlern beeinflusst, von denen er musikalische Elemente übernahm und so weiter und so fort. Wenn wir also den Gehalt musikalischer Elemente aufschlüsseln wollen, dann wird es notwendig sein, ihre Geschichte zurückzuverfolgen. Dies ist ein Schritt, ein wichtiger Schritt zwar, doch alleine reicht er nicht aus. Der Gehalt eines musikalischen Elements erschöpft sich nicht ausschließlich in seiner Tradition. Indem es von einem Musiker aufgegriffen und mit anderen Elementen kombiniert wird, verändert sich der Gehalt. Es genügt also nicht, die Geschichte musikalischer Elemente zu rekonstruieren. Zu dieser vertikalen Linie gesellt sich die horizontale, die Kombination verschiedener historisch überlieferter Elemente zu einem neuen Ganzen, das selbst den Gehalt der Elemente wieder verändert. Das Neue tritt zunächst einmal vielleicht nur isoliert auf. Ein Künstler schafft gemäß seiner Vorstellungen mit dem überlieferten Material etwas Neues. Wenn nun diese Kombination von Elementen von anderen Musikern aufgegriffen wird, weil sie der Meinung sind, damit genau das ausdrücken zu können, was sie ausdrücken wollen, dann erweist es sich, dass das, was der einzelne Künstler zunächst geschaffen hat, weit über ihn selbst hinausreicht. Er hat dann etwas zum Ausdruck verholfen, was größer ist als er selbst, nämlich einer Idee. Und eine solche Idee ist die Surfmusik. Wo solche künstlerischen Ideen auftreten, wird es sich in der Regel oft erweisen, dass nicht ein einzelner Künstler dafür verantwortlich ist, sondern dass unabhängig voneinander unterschiedliche Künstler an ähnlichen Problemstellungen und ähnlichen Lösungen gearbeitet haben. Die Idee liegt sozusagen in der Luft und wartet darauf, in unterschiedlichen Kunstwerken unterschiedlicher Künstler Gestalt anzunehmen. Der Grund hierfür ist, dass die Idee selbst ein gesellschaftliches Produkt ist. Sie schlummert im Unter- oder Vorbewussten der Gesellschaft oder zumindest einer gesellschaftlichen Gruppe. Und sie braucht die Kunstwerke, um aus einem vagen gesellschaftlichen Gefühl zu einer historischen Realität zu werden. Doch dies zunächst einmal nur als Vorgriff auf das Kommende. Wenden wir uns zunächst einmal den charakteristischen musikalischen Elementen der Surfmusik im Einzelnen zu. Betrachten wir zunächst das auffälligste Soundelement in der Surfmusik, den Reverb oder das Echo. Im Echo, wie es in der Surfmusik erklingt, entfaltet sich ein sehr amerikanischer Topos, der Frontier. Das scheint jetzt eine äußerst verwegene Behauptung zu sein, lässt sich aber in Kontrast zu einer europäischen Auffassung des Echos relativ simpel nachvollziehen. Das Echo ist eines der ältesten Stilelemente abendländischer Musik und war ein bis in das 18. Jahrhundert sehr gebräuchliches musikalisches Mittel, das dann aber in der bürgerlichen Musik des ausgehenden 18. und dann vor allem 19. Jahrhunderts verpönt wurde. Der Grund dafür wird uns gleich einleuchten. Verwendet wurde es vor allem im 17. Jahrhundert. Und zwar dazu, um den musikalischen Affekt der Klage darzustellen. Natürlich gab es keine technischen Möglichkeiten, um Echoklänge zu erzeugen, vielmehr wurden diese auskomponiert. In der Regel handelte es sich dabei um eine vokale Klage, die dann leise instrumental wiederholt wurde, um damit einen Echoeffekt zu erzeugen. Das Echo markiert somit die Einsamkeit und Verlassenheit des trauernden Individuums, dem aus der Gesellschaft ausgeschlossen, nur noch die Natur antwortet. Die Differenz zur Surfmusik ist natürlich offensichtlich. Dass die Surfmusik Klage sein soll, wird hoffentlich niemand richtig einleuchten wollen. Hier wandert das Echo dank des Fender Reverb direkt in den Klang ein. Im auskomponierten Echo des 17. Jahrhunderts ist der Ausgangspunkt noch die menschliche Stimme, deren Klage erst in der Wiederholung sich in Naturklang verwandelt. Durch die kurze Wiederholzeit des Fender Reverb hingegen mischen sich ursprünglicher und wiederholter Klang so ineinander, dass der Klang selbst eine unmittelbar naturhafte Dimension erlangt. Trotz dieser Differenz im Ausdruck treffen sich das 17. Jahrhundert und die Surfmusik dort, wo Naturhaftigkeit und Einsamkeit evoziert werden. Was der Surfmusik aber fehlt, ist das Moment der Klage. Die Einsamkeit, die in der europäischen Auffassung des Echos sichtbar wird, ist die des aus der Gemeinschaft verstoßenen Individuums. Geschichtsphilosophisch lässt sich eine solche europäische Auffassung des Echos deuten als Zersetzung vorbürgerlicher Strukturen, die noch nicht zu einer neuen Integration des Individuums in die bürgerliche Gesellschaft geführt hat. Dass das Echo nach der Französischen Revolution tabu wird, ist ideologisch. Das Echo soll nicht daran erinnern, dass die Integration von Individuum und Gesellschaft nicht wirklich gelang. Die amerikanische Einsamkeit ist eine andere. Der Einzelne, der sich hier der naturhaften Weite ausliefert, ist nicht der von der Gesellschaft Verstoßene, sondern der Pionier, der in neue, unbekannte Welten aufbricht. Seine Einsamkeit ist eine selbstgewählte, die in ihrer Einsamkeit zugleich eine gesellschaftliche Funktion hat. Er ist der Erste, dem viele nachfolgen werden. Nicht der von der Gesellschaft Verstoßene, sondern ihr Gesandter. Die einsame Weite, die der Echoklang evoziert, ist deshalb nicht allein auf die Weite des Ozeans, auf die der Surfer sich hinauswagt, zu reduzieren. Ich hatte schon auf das Echo bei Duane Eddy hingewiesen. Hier evoziert das Echo die Ödnis der Prärie. Ein anderes Beispiel ist Joe Meeks Ode auf den Nachrichtensatelliten Telstar, in der die Leere des Weltalls ausgedrückt wird. Diese Identifikation des Echo-Sounds mit dem Pioniergedanken macht derartige Stücke dann auch beinahe austauschbar. Die angespielten Stücke etwa wurden beide von den Lively Ones als Surfstücke gecovert, wobei aus Duane Eddys 40 Miles of Bad Road dann 40 Miles of Bad Surf wurde. Und dass die Prärie, das Weltall und der Ozean in der amerikanischen Mythologie zusammengehören, wurde nirgendwo so eindrücklich zusammengefasst wie in der Schlussszene von John Carpenters Science-Fiction-Film Dark Star, in dem, nachdem die intelligente Bombe aus theologischen Gründen das Raumschiff gesprengt hat, einer der Astronauten sich ein Wrackteil greift, um darauf zu Country-Musikklängen zum nächsten Planeten zu surfen. Bevor wir uns weiteren musikalischen Elementen zuwenden, müssen wir uns kurz die Frage stellen, warum die Integration von Individuum und Gesellschaft, die die bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts als geleistet vorgaukelte, nicht gelang und auch nicht gelingen konnte. Adorno und Horkheimer sehen die Ursache dafür im unversöhnten Verhältnis zur Natur. Der bürgerliche Charakter entwickelte sich in Auseinandersetzung mit Natur, und zwar in immer gelungenerer Naturbeherrschung. Natur wurde in der Menschheitsgeschichte lange und durchaus auch zu Recht als Bedrohung empfunden. Daraus entwickelte sich eine Form des Subjekts, das sich gegen Natur, sowohl die äußere wie auch die innere, verhärtete. Diese Härte und Kälte des bürgerlichen Subjekts verhindert jedoch die gelungene Versöhnung der Menschen sowohl mit der Natur als auch untereinander. Der Faschismus, etwas vereinfacht gesagt, ist für Horkheimer und Adorno die Ultima Ratio eines unversöhnten Verhältnisses zur Natur. Musik. Die naive Aufbruchsstimmung, wie sie sich im amerikanischen Pioniergeist manifestiert, scheint nun selbst wieder nur eine Variante naturbeherrschender Ideologie zu sein. Und in der Tat, was gibt es Härteres, Kälteres, Männlicheres als den Westerner, der aufbricht, die Prärien zu erobern und die amerikanischen Ureinwohner abzuschlachten? Doch der Frontier-Gedanke, wie er im Echoklang der Surfmusik aufscheint und den wir als Gemeinsamkeit von Western und Surfmusik herausgearbeitet haben, wird in der Surfmusik einer grundlegenden Veränderung unterzogen. Denn das Verhältnis zur Natur, wie es sich in Surfmusik darstellt, ist grundverschieden von dem harten männlichen Herrschaftsverhältnis, das den Frontier-Gedanken prägt. Hören wir uns dazu ein weiteres wichtiges musikalisches Element von Surfmusik an, das Glissando, das ein wesentliches Moment vieler klassischer und weniger klassischer Surfstücke ist. Hier lässt sich eine Differenz zum europäischen Musikverständnis aufmachen. Die Geschichte der westlichen Musik ist unter anderem auch die Geschichte der Domestizierung des Tonraumes, die schließlich im 18. Jahrhundert in der Entwicklung des sogenannten wohltemperierten Tonsystems gipfelt. Dieses heute quasi universell gültige Tonsystem beruht darauf, dass die Oktave sauber in 12 gleiche Halbtöne geteilt wird. Gegen diese bürokratische Aufteilung begehrt das Glissando als Erinnerung an den Klang des durch keine Tonalität eingeschränkten Geheuls auf. Im Glissando kommt die Natur zu ihrem Recht und setzt sich gegen die Zähmung durch das tonale System zur Wehr. Die Ordnung des tonalen Systems, das natürlich in der Surfmusik weitergehend seine Gültigkeit bewahrt, wird also gezielt mit Naturelementen durchwirkt, seien diese nun Glissando oder auch das Echo. Derart geht Natur nicht als Unterworfene, sondern als Verbündete in die Musik ein. Wenn wir uns das wohl schönste Surfstück aller Zeiten anhören, Pipeline von den Shantays, dann wird diese Versöhnung mit Natur ohrenfällig. Nebenbei, Pipeline war das Stück, mit dem das Glissando in die Surfmusik eingeführt wurde. Guitars twang, the sun shines, all is right with the world. Wo Natur nicht ausgegrenzt, sondern aktiv eingebunden wird, ist für das klassische bürgerliche Individuum, das seine Individualität gerade in aggressiver Abgrenzung von Natur behauptet, kein Platz mehr. Dies führt uns zum nächsten Stilelement von Surf, dem Double Picking. Dieser Doppelschlag mit dem Plektrum, der für den Surf-Sound seit Dick Dale so charakteristisch geworden ist, widerspricht im Grunde vollkommen der üblichen Art und Weise, wie die Gitarre in der Rock- und Popmusik eingesetzt wird. Eigentlich verdankt sich der Siegeszug der elektrischen Gitarre vor allem deren expressiven Qualitäten. Das Gitarrensolo übertrifft an Ausdrucksmöglichkeit noch die menschliche Stimme, setzt dort ein, wo auch der Sänger nicht mehr mithalten kann. Sentimentalität ist das Komplement zur Härte des bürgerlichen Charakters, das nirgendwo augenfälliger wird als im KZ-Kommandanten, der bittere Tränen über seinen gestorbenen Schäferhund vergießt. Das Double Picking verunmöglicht jeglichen seelenvollen Kitsch, sondern zwingt dem Gitarrenspiel, ob das der Gitarrist nun will oder nicht, eine unsentimentale Spielweise auf, die eher artistisch als künstlerisch zu nennen ist. Damit wird verhindert, dass die von mir behauptete Versöhnung mit Natur, wie sie in der Surfmusik aufscheint, regressiv wird. Surfmusik ist meilenweit von den Verschmelzungsfantasien der Hippies entfernt. Die in Auseinandersetzung mit Natur gewonnenen Fähigkeiten, Ausdauer, Geistesgegenwart und Konzentration werden nicht wieder aufgegeben. Das Double Picking erhebt sie vielmehr zur notwendigen Bedingung von Surfmusik. Doch diese im Prozess der Naturbeherrschung gewonnenen Fähigkeiten lösen sich in der Surfmusik von eben diesen Ursprüngen. Im Double Picking verlieren sie ihren naturbeherrschenden Charakter. Vielmehr schmiegt sich der Surfgitarrist an die Melodie an, lässt sich von ihr tragen, ohne jedoch einen Augenblick in seiner Konzentration nachzulassen. Hier ist in der Tat eine Analogie zum Surfen zu finden, die diesen Sport von so ziemlich allen anderen Sportarten unterscheidet. Während sonst praktisch alle Sportarten auf Kampf ausgerichtet sind, sei es mit dem Gegner, sei es mit der Natur, ist Surfen das glatte Gegenteil. Aktives Element ist hier nicht der Surfer, sondern die Natur, die Welle, die den Surfer trägt. Nur indem er sich der Bewegung der Wellen anvertraut, ihnen sich anschmiegt, ohne jemals in seiner Konzentration nachzulassen, gelingt es ihm, keinen Sand kauen zu müssen. Soweit wir bislang die Idee von Surfmusik begriffen haben, scheint in ihr eine Versöhnung von Individuum und Natur auf, die exemplarischen Charakter hat. Dies lässt sich direkt auf die gesellschaftliche Situation rückbeziehen, in der die Surfmusik entstand. Es war dies das goldene Zeitalter des Kapitalismus, wie es Eric Hobsbawm genannt hat. Die Mittelklasse-Teenager, die den überwiegenden Teil der Surf- und Surfmusikszene stellten, konnten in eine blühende Zukunft blicken. Ein Stück heile Welt. Symbol dieser gesellschaftlichen Aufbruchsphase war der 1960 gewählte Präsident John F. Kennedy, der wie kein anderer für eine Integration der Jugend in das neue Massenkonsummodell des Nachkriegskapitalismus stand. Vorbei waren die Zeiten, als in den 50er Jahren die Zeichen noch durchgängig auf Sturm gestanden hatten. Damals war die amerikanische Öffentlichkeit permanent am Rand der Hysterie entlang getaumelt. Jeden Augenblick war mit dem Ausbruch eines atomaren Dritten Weltkrieges gerechnet worden. Und dieser außenpolitischen Paranoia entsprach innenpolitisch die völlig lächerliche Furcht vor einer groß angelegten kommunistischen Verschwörung, die die amerikanischen Werte untergrabe. Flankiert war dies dann noch von einer rebellischen Jugend geworden, als deren Symbolfiguren James Dean und der frühe Elvis angesehen werden können. Rock music is leading our young people to drug addiction and promiscuity, to prostitution and abortion, to suicide and vandalism and communism. Doch die Aggressivität des Rebel Without a Cause, James Dean, und die aufreizende Sexualität eines Elvis schienen Anfang der 60er Jahre wie Erinnerungen aus vergangenen und überwundenen Zeiten. Mit dem jugendlich dynamischen Image John F. Kennedys verband sich die Hoffnung eines mehr oder minder konfliktfreien gesellschaftlichen Aufbruchs, den selbst die Kuba-Krise 1962 nicht erschüttern konnte. Im Gegenteil. Obwohl die Welt durch Kennedys Ultimatum wahrscheinlich nie näher am Rande des atomaren Infernos stand, schien das schnelle Einlenken der Sowjets die Bestätigung dafür, dass alles im richtigen Gleis war. Tatsächlich war aber auch Anfang der 60er Jahre überhaupt nichts in Ordnung. wie der weitere Verlauf der Geschichte zeigen sollte. Es war nur ein kurzes Innehalten. Ende 1963 wurde Kennedy ermordet. Ein symbolisches Ereignis, das im öffentlichen Bewusstsein die zukünftigen Konflikte einleitete. In der Folge verstrickten sich die USA immer tiefer in den sinnlosen Vietnamkrieg. Die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen machte den permanenten Rassismus der US-amerikanischen Gesellschaft sichtbar wie nie zuvor. Und an den Universitäten rumorte es bedrohlich. Die Anfang der 60er Jahre kurzfristig zugeschütteten Gräben sollten bald wieder aufgerissen werden. Doch in der Hochzeit der Surfmusik zwischen 1961 und 63 schien dies alles undenkbar. Surfmusik repräsentierte eine konfliktfreie Utopie, die Möglichkeit einer Versöhnung von Individuum und Gesellschaft, von Gesellschaft und Natur. Und zwar eine Versöhnung, die in der Tat, im Gegensatz zur späteren Hippie-Utopie, nichts Regressives an sich hatte. Angesichts unseres Wissens, dass diese Utopie nicht von Dauer war, offenbart sich, wenn wir genau hinhören, eine merkwürdige Leerstelle in der Surfmusik, die zu denken gibt. Diese Leerstelle wird durch die Abwesenheit von Fuzz, eingedeutscht Bratz, in der Surfmusik markiert. Zwar spielten die Surfbands der frühen 60er Jahre mit einer für die Zeit ungeheuerlichen Lautstärke, doch verzerrt oder übersteuert wurde der Gitarrensound in der Regel höchstens unabsichtlich. Bratz ist also ein musikalisches Element, das gerade dadurch, dass es nicht verwendet wird, den Sound der Surfmusik auszeichnet. Die Behauptung dieses Mangels ist keineswegs an den Haaren herbeigezogen, wie es zum Beispiel die Behauptung wäre, dass in der Surfmusik kein Glockenspiel verwendet wird. Denn es gibt einige ausgezeichnete Gründe, warum wir eigentlich Bratz finden müssten. Zum einen ist dies die Naturalisierung des Sounds, die wir als Charakteristikum der ersten zwei diskutierten Klangelemente bestimmt haben. Mehr noch als die Klangelemente des Echos oder des Glissandos verwandelt die Verzerrung der Gitarren den eigentlichen Klang in Naturklang. Wenn es also allein um Naturalisierung ginge, dann wäre Bratz eine ausgezeichnete Wahl. Das zweite Argument hat einen Namen, beziehungsweise deren zwei. Link Wray und Davy Allen. Schon in den 50er Jahren hatte Link Wray mit bedrohlichen Gitarreninstrumentals, die sich durch einen gewollten Primitivismus und eben einen bratzigen Gitarrensound auszeichneten, Musikgeschichte geschrieben. Sein bereits erwähnter Millionenhit Rumble war der perfekte Soundtrack zu einer halbstarken Schlägerei, was in den paranoiden 50er Jahren dazu führte, dass sich eine Reihe von Radiosendern weigerten, das Stück zu spielen. Und das, obwohl es sich um ein reines Instrumentalstück handelte. Als musikalisches Modell stand der Bratz-Sound, also Anfang der 60er Jahre, durchaus als musikalische Möglichkeit zur Verfügung. Und wenn die erste Generation von Surfgitarristen nach ihren Einflüssen gefragt werden, dann taucht mit schöner Regelmäßigkeit der Name Link Wray auch auf. Doch im Gegensatz etwa zu Duane Eddy oder den Fireballs schlägt sich dieser Einfluss weder im Repertoire noch im Sound der frühen Surfmusik nieder. Das einzige mir bekannte zeitgenössische Cover eines Link Wray-Stückes von einer bedeutenden Surfband ist Rawhide von den Lively Ones, das aber die Sounddifferenz nur umso ohrenfälliger macht. Repräsentierte Link Wray den Bratz vor dem goldenen Zeitalter der Surfmusik, so Davy Allen den nach deren Niedergang. 1964, als Surfmusik schon am Absterben war, gründete Davy Allen die Arrows, die sich zunächst noch einem relativ konventionellen Surfsound verschrieben. Doch schon die frühen Singles zeichnen sich durch eine gewisse Aggressivität aus. Ein früher Track knüpft schon mit dem Titel The Rebel Without a Cause an James Dean und die 50er Jahre an. Davy Allens eigentliche Stunde des Ruhms sollte dann 1966 mit dem Stück Blues Theme kommen, als die Surfmusik längst von der Bildfläche verschwunden war. Bei diesem Stück, das zumindest in Kalifornien ein Hit war, handelt es sich um die Titelmelodie des Films The Wild Angels von Roger Corman. Darin spielt Peter Fonda den Anführer einer Gruppe von Hells Angels Rockern, die auf alle gesellschaftlichen Konventionen spucken. Höhepunkt des Filmes ist die Beerdigung eines von den Bullen erschossenen Bandenmitglieds, bei der der Gottesdienst völlig außer Kontrolle gerät und die Kirche während einer wilden Party komplett zerlegt wird. Billigfilmer Corman bewies damit wieder einmal sein untrügliches Gespür für den Zeitgeist. Und Davy Allens bratzgetränkter Soundtrack passte dazu wie die Faust in die Magengrube. Der Erfolg von Davy Allen und den Arrows zeigt deutlich, dass der Niedergang der instrumentalen Gitarrenmusik ab 1964 keineswegs zwangsläufig war. Allerdings hätten sich die Surfbands in eine Richtung entwickeln müssen, die ihrem musikalischen Horizont nicht wirklich entsprach. Die Aggressivität, für die der Bratz-Sound steht, der Wille, den Konflikt zu suchen und in die Opposition zu gehen, widersprach letztendlich dem utopisch versöhnenden Gestus der Surfmusik. Damit gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Eine Menge über Modernismus und noch mehr über Exotika und Surfmusik gehört. Aus 2 musikhistorischen Essays von Michael Koltan, der sich eingehend mit der Exotika der späten 50er und der Surfmusik der frühen 60er beschäftigt hat. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Und am Mikrofon verabschiedet sich heute im Hawaii-Hemd Dr. Indoctrinator, auf Wiederhören. Smash the guitar, never let it twang.